Das darfst du aber nicht in den Mund nehmen. Nimm das nicht in den Mund. Das ist ekelhaft. Den Sunday Service Empfang in Hamburg beim Freien Sender Kombinat. Und hier geht's weiter in der zweiten Stunde natürlich mit den Konzerttipps. Eben gerade aus Österreich. Kreisky waren da zu hören mit ihrem Song Blick auf die Alpen vom aktuellen Album mit demselben Titel. Und die Herren spielen in Hamburg am Dienstag, den 21. Oktober, übel und gefährlich. Am gleichen Tag ist My Brightest Diamond zu Gast im Knust. Die Dame Sarah Warden hatten wir vorhin gerade erst, also vor Kreisky gehört. Und wie gesagt, am gleichen Tag, am Dienstag, ist sie im Knust zu sehen. Am Mittwoch dann, den 22. Oktober, sind Dexters im Rock Café. Die Band aus London gab es auch schon eben in der ersten Stunde zu hören. Und dann geht es weiter mit Donnerstag, den 23.10. The Common Linnets spielen im Grünspan. Ihr kennt die Band alle, schätze ich mal, entweder vom Mainstream-Radio oder vielleicht auch vom Eurovision Song Contest. Da hat die Band nämlich mitgemacht. Aus Holland kommen sie und haben immerhin den zweiten Platz gemacht mit einem ziemlich guten Song. Selten, dass ein guter Song dort mal so weit oben landet. In der Regel haben die nicht mehr als die letzten fünf Plätze für sich. Von daher Hut ab dafür. Das Album mit dem gleichen Titel The Common Linnets ist dann leider ein bisschen langweilig geworden, aber immerhin dieser eine Song hier, der ist da doch irgendwie ziemlich gut, wie ich finde. Calm After the Storm. Driving in a fast lane. Thank you. spätestens zu Weihnachten auf jeder Kuschelrock-Compilation zu finden. Came After the Storm, das waren The Common Linnets. Die Band aus Holland spielt am Donnerstag, den 23. Oktober im Grünspan. Die Hamburger Band Wilhelm Tell Me hat eine neue Platte veröffentlicht, die ich noch nicht habe, aber sie spielen am Donnerstag im Übel und Gefährlich, von daher ein Track von ihrem letzten Werk Excuse My French. Ihr Song heißt So Into You. Tell Me waren das mit So Into You. Die Hamburger haben ein Heimspiel am Donnerstag, den 23. Oktober sind sie zu Gast im Übel und Gefährlich. In Marias Ballroom am gleichen Tag ist Boy Omega zu Gast, hat auch schon seit 2 Jahren eine neue Platte gemacht. Letzte hieß Night Vision, davon hier der Track Marching Ants. Thank you. Das war Boy Omega mit seinen Marching Ants. Ihr könnt den Herrn am Donnerstag live erleben im Marias Ballroom. Am Freitag dann, den 24. Oktober, sind Mutter zu Gast in der Prinzenbar. Die Band um Max Müller aus Berlin gab es schon zu Beginn der Sendung zu hören. Dann am Freitag ebenfalls im Nordspeicher in der Berner Nordstraße. Da ist zu Gast Thomas Dybal, der Norweger, wird wahrscheinlich Songs auf seinem letzten Album What's Left Is Forever live vorstellen. Hier kommt sein Song This Love Is Here To Stay. Einer ordentlichen Portion Soul dabei. Thomas Dybal, This Love Is Here to Stay. Ihr könnt den Norweger live erleben. Da ist eine ganz, ganz große Nummer, hier noch wahrscheinlich eher unbekannt. Am Freitag spielt er im Nordspeicher. Im kleinen Donner zu Gast am selben Tag, das ist, sind die Delias, eine Band aus Zug aus der Schweiz. Die haben gerade eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Past True Lust. Und hier kommt ihr Track Queen. Tonight. Das war eine Band namens Die Lilas. Wie gesagt, aus der Schweiz, aus Zug kommen sie und spielen live im Kleinen Donner am Freitag, den 24.10. Dann heißt es am Wochenende wieder mal über Jazz Festival. Das findet statt, wie immer natürlich, auf Kampnagel. Und da gibt es 3 Tage lang ziemlich gute Musik. Ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht für euch. Zum Beispiel am Freitag. Dort zu Gast ist Taylor McFerrin. Das ist der Spross von Bobby McFerrin. Er kommt aus New York. Hat vor kurzem eine Platte rausgebracht mit dem Titel Early Riser. Und hier sein Track The Antidote. Das war Taylor McFerrin mit The Antidote, spielt live am Über Jazz Festival. Am Freitag ist er dort auf der Bühne. Das ist der 24. Oktober und das Ganze auf Kampnagel. Das Über Jazz Festival findet zum 5. Mal statt, auch schon langsam eine Institution und begeht auch Feierlichkeiten und zwar zu Ehren des Jazzlabels Blue Note. Es sind nämlich diese Tage 75 und da ist vor allen Dingen Freitag und Samstag der Hauptbühne den Blue Note Acts gewidmet. Einer dieser Acts, das ist Josie James, der hat vor kurzem auf Blue Note seine letzte Platte veröffentlicht, While You Were Sleeping. Davon hören wir hier den Track Every Little Thing. It's not a good day to die today. You know I feel like flying anywhere fast or too far away, and where the stars are shining. I hope that I can be like that, baby, because I feel like dying. It's every little thing in its natural place, yeah. Everybody want a little piece of bread. And yeah, you look so fine. Yeah, but everybody thinks that you're better dead. You know you get so high. 8 in the morning, just going to bed. And now your hands are tied. No one made to do it, blue, white and red. Yeah. Everybody thinks I belong to them, but this shit worldwide. Go around, circle on a silver jet, a reality bites. You broke a little promise and I understand you're gonna be alright. I see you in Japan, we can do it again, yeah. Every Little Thing, das war Josie James, der spielt beim Überjazz Festival und zwar am Samstag, den 25. Oktober auf Kampnagel. Ebenfalls am gleichen Tag dort zu Gast sind Buren und der Club of Gore. Auch die haben ja vor kurzem mit Piano Nights eine sehr ruhige, ja fast schon jazzlastige Platte rausgebracht. Der Titel sagt es ja auch schon, ne? Piano Nights. Und ja, Buren und der Club of Gore kommen hier mit ihrem Track Im Rauch.

am nächsten Sonntag beim Über-Jazz-Festival. Das genaue Programm mit noch viel, viel mehr Bands. Ivo Taylor ist zum Beispiel mit dabei. Dann Dorian Concept, Jack Palminger, Felix Kubin und viele, viele mehr. Also wirklich fettes Programm. 5 Jahre Über-Jazz-Festival. Das Programm könnt ihr nochmal detailliert nachlesen, natürlich auf der Homepage vom Camp Nagel. Dieses Wochenende, Freitag bis Sonntag, 3 Tage Jazz und alles musikalisch drumherum. Dann geht's weiter mit Montag, den 27. Oktober. Da spielen La Luz, eine Band aus den USA. Im Molotow sind sie zu Gast. 4 Damen, die eine tolle Platte rausgebracht haben. It's Alive heißt diese. Und hier kommt ihr Track Sure as Spring. Tja, großartiger Song hier von La Luz. 4 Frauen aus Seattle mit ihrem Track gerade eben Sure as Spring. Die Frauen machen schon einiger Zeit zusammen Musik und vereinigen hier auf ihrem Debütalbum It's Alive verträumten Pop mit Surf-Sound und mexikanischen Mariachi-Gitarren. Das klingt dann manchmal so ein bisschen nach Mazzy Star, was den verträumten Gesang betrifft bei einigen Songs, aber auch nach Calexico oder auch Dick Dale, wenn es um die Surf-Sounds oder auch um die Mariachi-Gitarren geht. Und ja, die Band spielt live im Molotow nächsten Montag, den 27. Oktober. Und das ist hier auch Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Hier kommen sie nochmal, die 4 Frauen aus Seattle mit All the Time. Take me up. Songs hörten wir, heißt Spanisch oder Spanisch heißt so viel wie Das Licht. Ja, Das Licht geht auf im Molotow La Luz aus Seattle, dort live zu Gast. Nächsten Montag, den 27. Oktober und das Ganze ist Konzert der Woche. Dazu gibt es mehr, auch noch mehr Musik und mehr Infos auf der Homepage unter sundayservice.de. Ebenfalls am Montag im Knust zu Gast ist Chuck Prophet. Der hat auch gerade eine Platte rausgebracht. Night Surfer heißt diese. Davon hier der Track Lonely Desolation. The shotgun, I could hear the sirens, but I couldn't move, I couldn't even catch my breath. She was hiding in the patterns of a mother's apron. Ja, Lonely Desolation, ein Track von Chuck Prophet. Der spielt nächsten Montag im Knust. Ebenfalls dabei ist Jonna Tolchin. Der hat gerade auch eine Platte veröffentlicht. Clover Lane betitelt, kam im Sommer raus. Wir hören mal rein in den Track Low Life. I've been low, living like I do. And I've been tired, when the day is through. Half awake when I try to face the night, I would sleep, but I only dream of you. And low is the life, and I know that I'm right. Cold is the comfort it brings in the night. Fast I will hold to these truths that I know, even though they never really seemed quite real to me. So I'll keep on lying low. And I've been swept and brushed under the rug like the dust collecting in my thoughts. I have tried to shake the cobwebs off, but they grow back whenever I wake up. And ice is the lining that grows on the wings. Down from the sky I'm adrift in the night. Soft is the sound as I crash to the ground, knowing you will never hear the news, and you never will be told. So I'll keep on lying low. Live, Jonna Tolchin, Vorprogramm von Chuck Prophet im Knust, und zwar am nächsten Montag, den 27. Oktober. Dann noch ein allerletzter Konzerttipp, und zwar die Swans sind zu Gast nächsten Montag auf Kampnagel. Von ihrem letzten Album To Be Kind hören wir mal rein in den Track Screenshot. Die Platte fand ich echt ziemlich anstrengend, und ich werde auch den Track hier nach 3 Minuten dann mal ganz kurz ausblenden. Wie gesagt, die Swans nächsten Montag live auf Kampnagel, 27. Oktober. Thank you.